the beginning, until I understood the heart, am Anfang, bis ich das Herz verstanden habe, this bothered me. Hat mich dies gestört. Today I think it's wonderful. Heute denke ich, es ist wunderbar. I tell you why. Ich sage dir warum. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Listen. Hör zu. Soon Daniel will understand me. Bald wird mich Daniel verstehen. I think maybe he really does understand. Ich denke, vielleicht tut es schon. What are we talking about? Worum geht es? For 35 years I've been with the same girl. 35 Jahre bin ich mit demselben Mädchen zusammen. Listen, if you have been married, wenn du verheiratet bist, you will understand me very well. Wirst du mich sehr gut verstehen. You're going to hang out with some friends. Wir gehen mit ein paar Freunden aus. Together with your spouse. Gemeinsam mit deinem Ehepartner. And then, you know, they ask, how was the vacation? Dann fragen sie, wie war der Urlaub? So you tell them. Du erzählst es ihnen. And the wife said, no, it wasn't like this. Deine Frau sagt, nein, so war es nicht. It was like that. Es war so. And the husband says, no. Und der Mann sagt, nein. And then suddenly you realize. Und plötzlich realisierst du. Hang on, have we been on two different places for vacation? Warte mal, waren wir an zwei verschiedenen Orten auf Urlaub? In the beginning, until I understood the heart. Am Anfang, bis ich das Herz verstanden habe. This bothered me. Hat mich das gestört. Today I think it's wonderful. Heute denke ich, es ist wunderbar. I tell you why. Ich sage dir warum. There are four Gospels. Es gibt vier Evangelien. Matthew, Mark, Luke, John. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Have you studied them? Hast du sie studiert? They sometimes tell the same story, but it's like they write a different story. Sie erzählen manchmal die gleiche Geschichte, aber es ist, als wären sie in verschiedenen Geschichten. Hang on a minute. You said this, Mark, but Matthew said it the other way. Warte mal, Markus, du sagst es so, aber Matthäus sagt es andersrum. Look. Schaut. We have made a terrible, terrible mistake. Wir haben einen schlimmen, schlimmen Fehler gemacht. We believe that our perception of things is the truth. Wir glauben, dass unsere Wahrnehmung der Dinge die Wahrheit ist. If you keep insisting on that your perception is the truth, wenn du darauf bestehst, dass deine Wahrnehmung die Wahrheit ist, your heart will not change, wird sich dein Herz nicht verändern. You will have a lot of problems in your marriage, wirst du viele Probleme in der Ehe haben, and in general in your relationships, und allgemein in deinen Beziehungen, and with God. Und mit Gott. For 40 years I've been trying to help people through marriage problems. Seit 40 Jahren versuche ich Menschen bei Eheproblemen zu helfen. So, you know, when we planted churches, we always try to help people. Als wir Gemeinde gründeten, versuchten wir immer Menschen zu helfen. But you know what I never do? Aber weißt du, was ich nie mache? I never, never, never listen to only one side of the story. Ich höre mir niemals nur einen Teil der Geschichte an. Because I don't care how accurate this person believes. That she's telling me the truth. Mir ist es egal, wie sehr diese Person glaubt, dass sie mir die Wahrheit erzählt. It's her perception. Es ist ihre Wahrnehmung. Do you know what Proverbs says? Wisst ihr, was in den Sprüchen steht? It says one believes a story until it hears the other side. Man glaubt eine Geschichte, bis man die andere Seite hört. So look at this. Schaut das an. A few years ago, me and my wife and our two sons went to America, to South Africa on a vacation. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Frau und meinen zwei Kindern in Südafrika auf Urlaub. So we looked at everything we would like to do and then we agreed. Wir schauten uns an, was wir machen wollten und beschlossen es dann miteinander. And in Joburg. Und in Johannesburg. There is a nuclear tower that is not working anymore. Gibt es ein Atomkraftwerk, das nicht mehr in Betrieb ist? And inside of the cool tower, they put the longest freefall in the world. Und in diesem Atomkraftwerk wurde die höchste Bungee-Sprunganlage der Welt hineingebaut. So we agreed that the four of us, we would all do that. Wir hatten entschieden, dass wir das alle vier machen würden. So you go up in this kind of a crane. Man wird mit einem Kran hochgehoben. They put a harness on you. Dann werden Gurte angelegt. And then they hook you here in the front. Und vorne eingehackt. You hang in the air. Und jetzt hängt man in der Luft. And then they release it. Danach wird man losgelassen. And you fall backward. Und fällt rückwärts. Without seeing where you fall. Man sieht nicht, wohin man fällt. Into a net. In ein Netz. I don't remember, but I think maybe 40 meters of free fall, it's interesting. Ich erinnere mich nicht mehr, aber vielleicht 40 Meter im freien Fall, das ist interessant. So, ask me how that was. Frage mich, wie es war. I tell you how it was. Ich sage dir, wie es war. It was exciting. Es war aufregend. I wish I could do this all day long. Ich wünschte, ich könnte das den ganzen Tag machen. The only problem is it's far too short because only takes a second. Das einzige ist, dass es viel zu kurz ist, weil es nur eine Sekunde dauert. I wish I could fly from the sky like that. Ich wünschte, ich könnte so vom Himmel fallen. Now, Debbie also did the free fall. Debbie hat auch den freien Fall gemacht. Ask her how it was. Frag sie, wie es war. It was one of the worst things I've done in my life. Es war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. It took 5 minutes until I finally landed in the net. Es dauerte 5 Minuten, bis ich dann im Netz landete. I screamed because I was so scared. Ich habe geschrien, weil ich so Angst hatte. It was terrible. Es war schrecklich. So which one is true? Was stimmt jetzt? The truth is, neither one was true. Die Wahrheit ist, dass beides nicht stimmt. Because it was neither 1 second nor 5 minutes. Es war nämlich weder eine Sekunde noch 5 Minuten. For me it seemed like 1 second. Für mich schien es wie eine Sekunde. The fun starts, it's already over. Der Spaß beginnt und schon ist es vorbei. For her it seemed forever. Für sie dauerte es ewig. The nightmare starts and it never ends. Der Albtraum beginnt und hört nicht mehr auf. Perception. Wahrnehmung. Here is the mistake that we always make. Der Fehler, den wir immer machen, ist folgende. We pass through something in our childhood, in our past. Wir gehen in unserer Kindheit und Vergangenheit verschiedene Dinge durch. Judgment in our heart. Treffen in unseren Herzen Urteile. And we make the judgment according to our perception. Und wir treffen diese Urteile entsprechend unserer Wahrnehmung. So what does it mean? Was bedeutet das? We insist that our perception is the actual truth. Wir bestehen darauf, dass unsere Wahrnehmung die Wahrheit ist. This is a judgment. Das ist ein Urteil. You cannot become free in your heart until you give up that judgment. Du kannst in deinem Herz nicht frei werden, bis du dieses Urteil nicht aufgibst. But Reinhard, that's how it really was. Aber Reinhard, so war es wirklich. No. Nein. That's how you perceived it. So hast du es wahrgenommen. Look. Schau. My father hated me. Mein Vater hat mich gehasst. Did you know that? Wusstet ihr das? Because he beat me so bad sometimes until I was bleeding. Weil er mich manchmal so sehr geschlagen hatte, bis ich blutete. That's what I believed. So glaubte ich es. As a child, I never believed that he loved me. Als Kind glaubte ich nie, dass er mich liebte. Do you know what? Because I insisted that my perception is the truth. Weil ich darauf bestand, dass meine Wahrnehmung die Wahrheit ist. But as I grew up and became an adult, als ich aufwuchs und erwachsen wurde, and as I learned that I cannot insist my perception is the truth, lernte ich, dass ich nicht darauf bestehen kann, dass meine Wahrnehmung die Wahrheit ist. I have to let that go. Ich muss das loslassen. Today I understand very clearly. Heute verstehe ich ganz klar. That my dad really, really loved me. Dass mein Vater mich wirklich liebte. My dad was very frustrated with a disobedient child. Mein Vater war vor einem ungehorsamen Kind sehr frustriert. And he wanted the disobedient child to become a man of God. E ele queria que esse filho desobediente se tornasse um homem de Deus. And in his understanding, the best thing is to beat this out of him. Und seinem Verständnis nach war es das Beste, es aus ihm herauszuprügeln. So once I understood that I have to let go of my perception insisting it's the truth. Ich hatte gelernt, dass ich meine Wahrnehmung als Wahrheit loslassen musste. If I make a judgment, I will remain in the prison of my own judgment. Wenn ich ein Urteil fälle, bleibe ich im Gefängnis meines eigenen Urteils. I can have a really wonderful relationship with my dad today. Heute kann ich eine wirklich wunderbare Beziehung mit meinem Vater haben. Look at this. Schau das an. Many times you will find that two people walk through the same difficulty. Oft kann man sehen, wie zwei unterschiedliche Personen durch die gleichen Schwierigkeiten gehen. Even within the same family. Sogar innerhalb derselben Familie. One is completely destroyed and the other one has a successful life. Einer ist vollkommen am Boden zerstört und der andere hat ein erfolgreiches Leben. Why? Warum? If they both pass through the same problem. Sie haben doch beide dasselbe Problem durchgemacht. You know, I have a very close friend. Ich habe einen sehr engen Freund. And this friend of mine has a sister. Und mein Freund hat eine Schwester. And when they were children, the parents went through divorce. Und als sie Kinder waren, ließen sich die Eltern scheiden. My friend made the smart choice not to insist that his perception was the truth. Mein Freund traf die Entscheidung, nicht darauf zu bestehen, dass seine Wahrnehmung die Wahrheit war. My friend today is very successful. Mein Freund ist heute sehr erfolgreich. Serving God in the most excellent way. Er dient Gott auf exzellente Art und Weise. Has a wonderful family. Hat eine wunderbare Familie. And has a good relationship with his mother and his father. Hat eine gute Beziehung zu seiner Mutter und seinem Vater. His sister? Seine Schwester passed through the same problem. Ging durch dasselbe Problem. She doesn't have a good relationship with the father. Sie hat keine gute Beziehung zum Vater. She is bitter and angry. Sie ist bitter und wütend. And she has suffered terrible consequences from insisting that her perception is the truth. Sie leidet unter den schlimmen Konsequenzen, weil sie darauf bestand, dass ihre Wahrnehmung die Wahrheit ist. Reinhard, that's how I experienced it. Aber Reinhard, so habe ich es erlebt. Do I don't like to live in denial. Ich mag es nicht, wie ein Verleugner dazustehen. Nobody is saying that you should deny what happened. Niemand sagt, dass du etwas, was passiert ist, verleugnen sollst. No, no, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein. But what you have to understand is that through what happened, you created a perception of what happened in your heart. Aber du musst verstehen, durch das, was passiert ist, hast du eine Wahrnehmung in deinem Herzen geschaffen. So. And now you insisted that you know exactly why what happened. Und jetzt bestehst du darauf zu wissen, was warum passiert ist. And even more, you insist that it's the truth. Und du bestehst darauf, dass es die Wahrheit ist. I experienced it, so it's how it happened. Ich habe es erlebt, dann war es so. Once you say, wenn du aber sagst, look, that's how I perceived. So habe ich es wahrgenommen. But I'm a person who lives in love and forgiveness. Aber ich bin eine Person, die in Liebe und Vergebung lebt. And I will never insist that what I perceived was the actual truth. Und ich werde nie darauf bestehen, dass das, was ich wahrgenommen habe, die Wahrheit ist. It's simply how I perceived it. So habe ich es einfach wahrgenommen. You can set your heart free and move forward. So kannst du dein Herz freisetzen und weitergehen. Many times when we actually hear another side of the story. Sehr oft, wenn wir eine andere Seite der Geschichte hören, or when God shows us our heart, oder wenn Gott uns unser Herz zeigt, we see how wrong our perception was. Sehen wir, wie falsch unsere Wahrnehmung doch war. So don't insist that your perception is the truth. Bestehe nicht darauf, dass deine Wahrnehmung die Wahrheit ist. Because we filter so many things through our heart. Weil wir nämlich so viele Dinge durch unser Herz filtern. Judge. Urteile nicht. Let people go free. Lass Menschen los. Send this to your friends who are struggling because they're locked in the prison of their perception. Sendet das euren Freunden, die damit kämpfen, weil sie im Gefängnis ihre Wahrnehmung sitzen. Click the like button if you like. Klickt gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.